Leute, es bleibt alles beim Alten. Und Sie, meine Herren von Stalingrad, Sie sitzen hier wie diese prügelnden Hunde und haben die Als seien mir Flügel gewachsen. Das Leben der Clara Zetkin. Feature von Kirstin Heckmann-Jans. Nach unserer Geschäftsordnung wird die erste Sitzung des neu gewählten Reichstags durch das älteste Mitglied als Vorsitzender eröffnet und geleitet. Ich bin am 5. Juli 1857 geboren. Clara Zetkin, 30. August 1932. Die gebrechliche 75-jährige kommunistische Abgeordnete stützt sich auf dem Präsidiumstisch des Deutschen Reichstages. Vor ihr im halbrunden Plenum sitzen zahlreiche Abgeordnete in braunen Uniformen. Die Nationalsozialisten stellen mit 230 Abgeordneten die stärkste Fraktion. Meine Damen und Herren, der Reichstag tritt in einer Situation zusammen, in der die Krise des zusammenbrechenden Kapitalismus große Schichten des werktätigen Volkes auch in Deutschland mit furchtbarsten Leiden peinigt. Zu den Millionen Arbeitsloser werden im Herbst und im Winter weitere Millionen Arbeitsloser. Mühselig trägt die fast Erblindete aus dem Manuskript vor, souffliert von einem Parteigenossen. Die Innenpolitik charakterisiert sich als wie genau die ihrer Vorgängerin als Politik der Notverordnungen. Notverordnungen im ureichensten Sinne des Wortes, denn sie verordnen Not und steigern die schon vorhandene Not. Aus dem Manuskript sind Passagen gestrichen. Clara Zetkin hatte die Passivität der Massen kritisiert. Möglich, dass sie selbst die Streichungen wollte. Möglich, dass zensiert wurde. Denn seit einigen Jahren ist die Parteisoldatin Zetkin für die KPD und für die Kommunistische Internationale eine Unperson. Die weltweit bekannte Funktionärin, Mitglied im Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale, Vorsitzende der Internationalen Roten Hilfe, Trägerin des Rotbannerordens und Leninordens, ist seit 1928 kaltgestellt. Wir haben Fabriken und Bauern vereint. Wir sind der Gulag, kein gewaltiger Feind. Den Sowjet gehört diese Erde. Die Wirklichkeit ist, dass ich innerlich verblute, zerrissen, aufgefressen werde durch die Sorgen, Kümmernisse, durch die Empörung über die Entwicklung der KPD und der Komintern. Die Entwicklung ist katastrophal. Die Linie vernichtet alles, was uns Marxens Theorie gelehrt, was uns Lenins Praxis als geschichtlich richtig erwiesen hat. 1857. Zu dieser Zeit wurde ein Mädchen geboren. Es hieß Clara und wuchs als Lehrertochter in einem armseligen Weberdorf zu Füßen des Erzgebirges auf. Jetzt bitte sehr vorsichtig. Wiederau. Ein Dorf in Sachsen, 2007. 1100 Einwohner, ein Verkaufsshop, eine Kirche, ein kleines Rathaus. Durch den Ort führt die Bundesstraße 7 direkt an der ehemaligen Clara Zetkin Gedenkstätte vorbei. Heute wird das weiße zweigeschossige Gebäude Alte Dorfschule genannt. Hier lebte und arbeitete Mitte des 19. Jahrhunderts der Schulmeister und Kantor Gottfried Eisner mit seiner Frau Josephine und den drei Kindern. Nicht fallen, sind Sie mir hier, ja? Vorsichtig. Und was ich Ihnen aber jetzt erzähle, das weiß ich nicht. Es kann, das sind jetzt nur meine Vermutungen, dass dieses Ehepaar Eisner hier oben in diesen Räumlichkeiten gewohnt und gelebt hat. Anders kann das ja nicht sein. In den Zimmern unter dem Dach sind heute die Ausstellungsstücke der Clara Zetkin Gedenkstätte gelagert. Betreut von Ursula Bergmann und den Helferinnen vom Verein Heimat und Natur. Und das ist diese Fahne, auf die möchte ich Sie noch aufmerksam machen. Die liegt jetzt hier halbiert. Bitte, Cordula, fass mal mit an. Das ist eine Fahne vom Turnverein zu Widerau, gewidmet von den Jungfrauen. Und der Turnverein ist 1863 gegründet worden und zum Einjährigen hat die Clara Zetkins Mutter diese Fahne mit jungen Frauen von Widerau gestickt und dann den Sportverein übergeben. Bald nach 1945 war ich Redakteur in Rochlitz in der Nähe von Widerau. Und ich wusste es dann, aha, die Clara Zetkin ist von hier. Es war eine der ganz wenigen bedeutenden kommunistischen, sozialdemokratischen Persönlichkeiten, die aus unserer Gegend stammten. Der Schriftsteller Erich Löst. Und an Geburtstagen wurde dann alter Artikel herausgekramt und nochmal gedruckt. Wenn aufgezählt wurde, die Veteranen und die Großen unserer Bewegung, dann kamen sie als zweite Frau, nach Rosa natürlich, und dann kam sie vielleicht in der Rangordnung der Helden, der Vorfahren, kam sie so an 12. Stelle. Und es wurden nach ihr benannt Kindertagesstätten und Schulen und Bibliotheken. Und wenn man in der Verlegenheit war, wie soll man hier was benennen, was mit Kindern, mit Frauen zu tun hat, verfiel man sehr schnell auf Clara Zetkin. Eine Hymne auf die gebürtige Widerauerin, das Clara Zetkin-Poem, komponiert vom Kollektiv der Musikerzieher des Pädagogischen Instituts Leipzig, uraufgeführt 1964. Vor allem wurde herausgestellt, was sie in der Zeit vor 1900 noch bis zum Ersten Weltkrieg, was sie in der SPD, in der Frauenbewegung für die Frauen, für die Arbeiterinnen erreicht hat. Das galt als ihr Verdienst, das ist ihre Hauptzeit, so stellte die SED das dar. Dann war sie im Exekutivkomitee der Komintern. Darüber gab es dann nichts mehr, da war dann nur noch Stalin. Also das ist jetzt die Statue, die erst in Dorfmitte stand und aber nun seit 1992 hier ihren Platz hat. Denn in der Dorfmitte hat man sie nach der Wende einfach vom Sockel gestürzt und das hat doch diese Frau eigentlich nicht verdient. Und nachdem viele Beratungen stattgefunden haben zwischen Kirche und Gemeinde, wo nun hin mit dieser Frau, mit dieser Statue. Und da war man sich einig, dass eigentlich der beste Platz für sie ist, doch eigentlich am Elternhaus an unserer alten Schule, wo sie ja 15 Jahre gelebt hat. 1872. Auf dem Dachboden des Schulhauses fand sie Bücher, die von der Französischen Revolution und den Tagen großer Reformer der Vergangenheit erzählten. Von dieser Zeit an stellte sie ihr Leben unter ein strenges Gesetz. Kampf gegen das Unrecht. Clara begab sich nach Leipzig. Leipzig 1872. Ein Jahr nach der Gründung des Deutschen Reiches und der Proklamation des Königs von Preußen zum deutschen Kaiser ist die Messestadt ein Zentrum der deutschen Arbeiterbewegung. Hier war knapp 10 Jahre vorher der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gegründet worden. Fast gleichzeitig auch der Allgemeine Deutsche Frauenverein. Eine der Gründerinnen, Auguste Schmidt, kämpft ganz pragmatisch gegen Bevormundung und Abhängigkeit und für das Recht der Frauen auf Bildung und Beruf. Sie leitet in Leipzig eine höhere Mädchenschule mit angeschlossenem Lehrerinnenseminar. Zu ihr nimmt Josephine Eisner Kontakt auf und gründet in Wiederau einen Ortsverband des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins. Als Clara 15 Jahre alt ist, zieht Familie Eisner aus dem Weberdorf in die Großstadt Leipzig. Vermutlich, weil das Ehepaar Eisner ihren Kindern eine bessere Ausbildung ermöglichen will, sagt die Clara Zetkin-Biografin Tanja Puschnerath. Und das ist gerade im Fall Clara Eisners, die ein Mädchen war, eine außergewöhnliche Entscheidung gewesen für die Familie. Sie haben sich durch den Umzug nach Leipzig finanziell verschlechtert. Es war alles teurer. Der Vater bekam nur eine kleine Pension. Sie haben sich also finanziell verschlechtert. Dennoch haben sie das auf sich genommen, um Clara Eisner eben in dieses Privatinstitut der Auguste Schmidt reinzubringen, indem sie ein Stipendium hatte, sonst hätte die Familie sich das nicht leisten können. Und für das, was an Zukunftsaussichten für Clara Eisner denkbar war, sie hatte ja keine große Mitgift, sie war auch keine Schönheit, war die Ausbildung, die sie dort bekommen hat, das Bestmögliche, was ihr zu bieten war. Und das hat die Familie gewährleistet. Nach 6 Jahren, 1878, schließt Clara die Ausbildung am Auguste-Schmidt-Seminar als Fachlehrerin für moderne Sprachen mit der Gesamtnote gut ab. Clara Eisner hatte ja gegen Ende ihrer Studienzeit junge Russen kennengelernt, die Narodniki, die im Exil waren in Leipzig und einen, na, für damalige Verhältnisse skandalösen Umgangsstil miteinander pflegten. Und da hat sie ja auch Ossip Zetkin kennengelernt in diesem Kreis. Jedenfalls wurden da sozialistische, frühsozialistische Ideen diskutiert, erörtert. Und diese Peer Group, wie man heute sagen würde, hat sie beeinflusst. Und daraus entstand ein Konflikt mit ihrem Elternhaus, mit ihrer Mutter insbesondere und eben auch mit ihrer Lehrerin Auguste Schmidt, die sie sehr bewundert hat. In der kommunistischen Literatur über Clara Zetkin und insbesondere auch in der DDR-Literatur ist dieser Konflikt häufig dargestellt worden oder eigentlich durchgängig dargestellt worden als ein ideologischer Konflikt. Also als eine Ablösung Clara Eisners von ihrem liberalen Erziehungsmilieu. Man könnte auch sagen, es ist ein Konflikt gewesen, wie er klassischerweise als Generationenkonflikt beschrieben werden kann. Natürlich ist Clara Zetkin dann 1878, also in dieser Konfliktphase, auch zur Sozialdemokratie gekommen. Die Reichsfeinde, denen sie sich angeschlossen hat, waren natürlich für ihr Elternhaus eine Provokation, haben sie auch herauskatapultiert aus einem bürgerlichen Leben. Aber das zu belassen sozusagen mit einem Bewusstseinsgrad, den sie damals schon gehabt haben soll, würde ich für eine Überforderung dieser Situation halten. Also der Bruch ist eigentlich später gekommen erst, in der Pariser Zeit. Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden deutscher Kaiser, König von Preußen, verordnen im Namen des Reiches, was folgt. Vereine, welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung bezwecken, sind zu verbieten. Das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, das sogenannte Sozialistengesetz, wurde im Oktober des Jahres 1878 vom Reichstag angenommen und trat wenige Tage später in Kraft. Es ist das Jahr, in dem Clara Eisner in die sozialdemokratische Bewegung eintritt. Schwer war der Kampf um das hohe Ziel, das sich die Arbeiterklasse steckte. Gehetzt! Verfolgt! Verhaftet! Und dennoch! Dorf, Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Clara vernahm auch diesen Ruf. Da war eine Stimme neben ihr, die Stimme Ossip Zetkins, des Emigranten aus Odessa. Der 4 Jahre ältere Ossip Zetkin ist als Sohn einer wohlhabenden jüdischen Kaufmannsfamilie in Odessa geboren. Als junger Revolutionär hatte er das zaristische Russland verlassen müssen. In Leipzig arbeitet er bei einem sozialdemokratischen Tischlermeister und studiert außerdem Geschichte und Nationalökonomie. Auf einer illegalen politischen Versammlung wird er verhaftet und im April 1881 als unerwünschter Ausländer aus Sachsen ausgewiesen. Quand nous chanterons le temps des cerises et Guérassignol et Merle moqueur seront tous en fête. Er begab sich dann nach Paris, wo damals ein Zentrum der Emigranten war. Maxim Zetkin, 1966 in einem Interview mit einer Reporterin des DDR-Rundfunks. Da waren die Deutschen, die wegen des Sozialistengesetzes Deutschland hatten verlassen müssen. Und da waren noch sehr viele Überlebende von der Pariser Kommune. Maxim ist der älteste Sohn von Clara und Ossip Zetkin. 1883 in Paris geboren, wohin Clara Eisner ihrem Freund ins Exil gefolgt war. Wir wuchsen mit 3 Sprachen auf. Dann hatte natürlich eine ganz große Bedeutung für uns, dass wir mit vielen interessanten Menschen zusammenkamen. Da war der Schwiegersohn von Karl Marx, Paul Lafargue, und seine Frau. Dann lernte ich durch die Mutter Louise Michel kennen, welche als Kanonier in die Kommune mitgemacht hatte. Man hat also so eine Art von sozialistischem Salon. Es ist so eine Bohème, in der sie leben. Man hat ein offenes Haus, man teilt mit anderen, insbesondere in der sogenannten russischen Kolonie dort. Also da erlebt sie auch sehr viel Solidarität unter den Sozialisten, die da sich in Paris herumtreiben und versuchen, in Klüppchen und Clubs den Sozialismus vorwärts zu bringen. Sie ist eine Mésalliance, also eine untragbare Beziehung mit Ossip Zetkin eingegangen. Sie hat mit ihm zusammengelebt, sie hat seinen Namen angenommen, sie hat ihn nicht geheiratet und sie hat 2 Söhne von ihm bekommen. Und sie treibt sich halt in diesem Pariser Exil in sozialistischen, internationalistischen Kreisen herum. Und damit ist wirklich die Rückkehr in ihr Herkunftsmilieu wirklich verschüttet. Das ist auch dann eine Phase, in der sie ganz stark politisiert wird. Meine Eltern hatten es natürlich nicht leicht. Und sie mussten ihr Brot verdienen, großenteils durch Stunden geben. Unterrichteten mein Vater Russisch, meine Mutter Deutsch. Auch war meine Mutter eben durch das Stundengeben fast den ganzen Tag abwesend von Hause. Und deshalb brauchte sie eine Kinderfrau. Das war eine Frau, die seinerzeit an der Pariser Kommune mit der Waffe in der Hand teilgenommen hatte und uns sehr viel erzählen konnte und uns mit dem richtigen, notwendigen revolutionären Geist erfüllen. Das war wirklich die Phase, in der Zetkin all die Bekanntschaften geknüpft hat, die ihr später auch, sagen wir mal, unter Karriereaspekten in diesem sozialistischen, internationalistischen Milieu sehr, sehr nützlich gewesen sind. Und die sie auch zur Kennerin der französischen Arbeiterbewegung, der russischen Arbeiterbewegung und der deutschen Arbeiterbewegung ohnehin gemacht haben. Also sie ist in der Phase auch eine Internationalistin geworden, im besten Sinne dieses Wortes. Natürlich kannte sie auch alle Fraktionskämpfe und Kämpfchen, die sich da abspielten. Also in der Phase eignet sie sich ungeheure Kenntnisse an über diese Arbeiterbewegung in den verschiedenen Ländern, die sie dann auch später empfehlen als internationale Frauensekretärin zum Beispiel und für ihren Auftritt auf dem Gründungskongress der 2. Internationale. Aus dem Protokoll. Bürgerin Zetkin ergreift unter lebhaftem Beifall das Wort über die Frage der Frauenarbeit. Sie erklärt, sie wolle keinen Bericht erstatten über die Lage der Arbeiterinnen, da diese die gleiche ist wie die der männlichen Arbeiter. Die Arbeiterinnen, welche nach sozialer Gleichheit streben, erwarten für ihre Emanzipation nichts von der Frauenbewegung der Bourgeoisie, welche angeblich für die Frauenrechte kämpft. Dieses Gebäude ist auf Sand gebaut und hat keine reelle Grundlage. Die Emanzipation der Frau, wie die des ganzen Menschengeschlechts, wird ausschließlich das Werk der Emanzipation der Arbeit vom Kapital sein. Nur in der sozialistischen Gesellschaft werden die Frauen wie die Arbeiter in den Vollbesitz ihrer Rechte gelangen. In Erwägung dieser Tatsache bleibt den Frauen, denen es mit dem Wunsch ihrer Befreiung ernst ist, nichts anderes übrig, als sich der Sozialistischen Arbeiterpartei anzuschließen, der einzigen, welche die Emanzipation der Arbeiter anstrebt. Also das ist ihr Entree. Da tritt sie auch zum ersten Mal vor großem Publikum öffentlich auf und überwindet die Schüchternheit, von der sie später noch sagt, dass die sie immer begleitet habe, die man aber aus ihren Reden eigentlich schwerlich herauszulesen vermag. Also das ist eine schwere Phase für sie, aber sie schafft es eben mit diesem Referat auf dem Gründungskongress der Zweiten Internationale sich wirklich zu empfehlen für die Arbeiterbewegung. Als Clara Zetkin im schwarzen Kleid, das rotblonde Haar zu einem Knoten aufgesteckt, vor 400 Delegierten in Paris spricht, ist sie 32 Jahre alt und eine kranke Frau. Ihr Lebensgefährte, Ossip Zetkin, ist wenige Monate vorher an einem Rückenmarksleiden gestorben. 2 Jahre hatte sie den Gelähmten gepflegt und die Familie alleine ernähren müssen. Als sie 1890 Paris verlässt, ist ihr jüngster Sohn Konstantin 4 Jahre alt, Maxim 6. Wir gingen dann nach Zürich, wo ich dann sehr viel mit den Dorfjungen zusammenkam, weil wir außerhalb Zürichs in einem Dorf wohnten. Später kamen wir dann nach dem Fall des Sozialistengesetzes nach dem Schwarzwald in eine Lungenheilstätte. Die Mutter hatte einen Blutsturz bekommen. Sie war im Zusammenhang mit dem Tode meines Vaters sehr elend geworden. Das hatte sie nicht nur geistig sehr mitgenommen, sondern auch körperlich. Seit Ende 1891 lebt Clara Zetkin mit ihren beiden Söhnen in Stuttgart. Der sozialdemokratische Verleger Johann Heinrich Wilhelm Dietz hatte ihr die Redaktion der Gleichheit angeboten, der Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterinnen. Und das kam natürlich wie gerufen. Sie als quasi junge Witwe mit 2 größer gewordenen, aber dennoch immer noch minderjährigen Kindern. Manuela Dörnburg, Historikerin. Und ich denke mal, so diese 90er Jahre waren dann auch diese Zeit, wo sie in Stuttgart zunächst mal Fuß fasste, eine Zeitung aufbaute, die wirklich über Deutschland hinaus ein großes Renommee gerade unter den Frauen oder bei Frauen hatte und wo sie selber so ein bisschen erstmal zur Ruhe kommen konnte. Und das ist die Phase, wo Clara Zetkin eine, ja, man kann fast sagen, eine bürgerliche Existenz aufbaut. Tanja Puschnerath, Zetkin-Biografin. Also sie hat zum ersten Mal ein regelmäßiges Einkommen als Chefredakteurin der Gleichheit, die sie auch zu ihrem höchsteigenen Organ ausbaut. Sie macht nach wie vor Übersetzungen. Sie wird eine der wichtigsten Agitatorinnen der Sozialdemokratie. Und in dieser Zeit trifft sie Georg Friedrich Zundel. Clara Zetkin ist fast 40 Jahre alt, als sie den Kunststudenten Friedrich Zundel kennenlernt. Sie verlieben sich, er ist 18 Jahre jünger. Das macht dann vieles Munkeln in der Partei. Man sagt ja, wir sitzen ja hier im Clara Zetkin-Haus in Birkenwerder und hier haben wir noch ein paar persönliche Gegenstände von ihr und unter anderem die Uhr, die hier an der Wand hängt, sagt man, ist ein Hochzeitsgeschenk von August Bebel. Und ich meine, eine Uhr zur Hochzeit zu schenken, würde man ja vielleicht heutzutage interpretieren als etwas, na liebe Genossin Clara, sieh zu, auch deine Zeit läuft ab. Vielleicht ein bisschen böse, aber vielleicht war auch was Wahres dran. Das Ehepaar Zetkin-Zundel bezieht 1903 in Sillenbuch, südlich von Stuttgart, eine von ihnen im Landhausstil erbaute Villa. Ein Garten, eine große Wiese und sogar ein kleiner Wald gehören dazu. Neben dem Wohnhaus hat Zundel für sich ein Atelier eingerichtet. Das Haus in Sillenbuch wird bald zum Treffpunkt von Parteiprominenz und Künstlern. Im größten Zimmer steht ein Klavier und Sessel mit zart roten und blauen Bezügen. An den Wänden hängen Gemälde von Friedrich Zundel. Hier finden Diskussions- und Musikabende statt. Also sie pflegt dann in Sillenbuch einen Lebensstil, der in einem gewissen Widerspruch zu den sehr radikalen sozialistischen Thesen steht, die sie ansonsten verbreitet. Sie hat dann später auch Personal, Hauspersonal in Sillenbuch. Ein Auto wird angeschafft. Also es ist ein gehobener Lebensstil. Es könnte einen Hohn dünken, zugleich von Kunst und Proletariat zu sprechen. Die Lebensbedingungen, welche die kapitalistische Gesellschaftsordnung ihren Lohnsklaven schafft, sind kunstfeindlich, ja, kunstmörderisch. In dieser Zeit zum Beispiel hat Clara Zetkin viel über Literatur und über Kunst nachgedacht. Darüber gibt es dann auch Briefe, wo sie sagt, dass es an einem intensiven Austausch mit ihrem Mann erfolgt, der natürlich auch sie ganz anders nochmal in diese Künstlerkreise hineinführt. Und man spricht von diesem Sillenbucherhaus, auch von einem Haus, was sehr offen gewesen sein soll. Das Proletariat sehnt sich nach Kunstwerken, denen die sozialistische Weltanschauung Seele und Sprache verleiht. Damit gerät es in Gegensatz zu der bürgerlichen Kunst unserer Tage. Diese ist nicht die gesunde, entwicklungsfrohe Kunst einer jugendfrischen Klasse, die um ihre ganze Freiheit kämpft und sich damit als Trägerin der höchsten Menschheitsideale empfindet. Es ist die Kunst einer herrschenden Klasse, die sich auf dem absteigenden Ast ihrer geschichtlichen Entwicklung bewegt. Einer Klasse, die den Boden ihrer Macht unter vulkanischen Kräften erzittern fühlt. Sommer 1907. In Stuttgart finden zwei Kongresse statt. Die erste internationale sozialistische Frauenkonferenz und der Kongress der zweiten Internationale, dem Zusammenschluss der sozialistischen Parteien. Zur Sekretärin des Internationalen Frauensekretariats wird Clara Zetkin gewählt und die Gleichheit zum Organ der Bewegung erklärt. Während der Tagung der Zweiten Internationale ist das Haus in Sillenbuch ein Treffpunkt der Delegierten. Auch der im Exil lebende Wladimir Iljitsch Lenin soll an Besprechungen in der Zundel-Villa teilgenommen haben. Eine der Resolutionen des Kongresses verpflichtet die sozialistischen Parteien, sich für das allgemeine Frauenwahlrecht einzusetzen. Die sozialistischen Frauen werten das Frauenstimmrecht nicht als die Frage der Fragen, deren Lösung all die sozialen Hemmnisse beseitigt, welche für die freie, harmonische Lebensentwicklung und Lebensbetätigung des weiblichen Geschlechts bestehen. Denn es rührt nicht an die tiefsten Ursachen derselben, an das Privateigentum, in welchem die Ausbeutung und Unterdrückung eines Menschen durch einen anderen Menschen wurzelt. Wie immer gehören Clara Zetkin und Rosa Luxemburg zu den wenigen Rednerinnen der sozialdemokratischen Veranstaltungen. Oft genug verspottet von ihren männlichen Genossen. Es gibt so eine kleine Anekdote. Ignaz Auer, einer ihrer Parteifeinde, Reformist, also ganz am anderen Ende des Spektrums ideologisch, hat mal über sie gesagt, Clara Zetkin habe mehr geredet als Wilhelm II. Und wenn sie beerdigt würde, würde man wahrscheinlich die Beerdigungsfeier verbieten, weil sie noch aus dem Sarg heraus eine Agitationsrede halten würde, die dann verboten würde von der Polizei. Also das zeigt so ein bisschen, wie man sie eingeschätzt hat, auch innerhalb der Parteikreise. Im Sillenbucher Haus ist Rosa Luxemburg häufiger Logiergast. Auch Feiertage verbringt sie bei der Familie Zetkin-Zundel. Fotos zeigen sie bei der Gartenarbeit gemeinsam mit dem Hausherrn. In ihren Briefen erkundigt sie sich ausführlich nach dem Wohlergehen von Pflanzen, Hunden und Katzen. Aber es verbindet sie nicht nur eine enge Freundschaft mit der Parteigenossin. Die 40-jährige Politikerin hat eine Beziehung zu dem 15 Jahre jüngeren Zetkin-Sohn Konstantin. Dudu, Liebling, dein Brieflein heute früh hat mir wohlgetan und mich froher gestimmt, schreibt Rosa Luxemburg im Oktober 1910. Sie ist erschöpft und etwas genervt, denn sie muss überraschend zu einer Vortragsreise nach Stuttgart. Angst habe ich, dass ich miserabel reden werde. Und dann weiß ich auch, dass weder du noch ich von diesem Husarenritt nach Stuttgart etwas haben werden. Diese Begegnung im Trubel und in der Menge wird uns eher peinlich sein. Aber es gibt keine Möglichkeit, dem zu entrinnen. Also, Nio Nio, ich beabsichtige, am Samstag so zu fahren, dass ich um 1 Uhr nachts ankomme. Natürlich sofort ins Hotel gehe, denn es wäre Wahnsinn, so spät noch zu euch zu fahren. 13. Oktober 1910. Juju, Liebling, ich komme also zu euch, wenn du das so wünschest. Am Sonnabend 1 Uhr nachts. Mach doch wenigstens, dass die Mutter wegen mir nicht aufbleibt, denn das ist mir schrecklich. Auch will ich ja dann gleich ins Bett. Die Mutter und Rosa Luxemburg sind beide Kritikerinnen der reformistischen SPD-Führung. Als der Erste Weltkrieg am 1. August 1914 mit Mobilmachung und Kriegserklärung an Russland beginnt, denken sie jedoch noch nicht an eine Spaltung der Partei. Berlin Südende, 2. August 1914. Nio Niusch, ich möchte so gerne mit dir bei euch sein, mit dir über alles reden und mich beraten. Auf der Straße sieht man hier nur noch eilende Reservisten mit Köfferchen und Mengen Weiber und Kinder, die bis in die späte Nacht herumstehen. Die ganze Welt ist plötzlich ein Irrenhaus geworden. Über dein Austreten aus der Partei habe ich gelacht. Du großes Kind, willst du vielleicht aus der Menschheit auch austreten? 2 Tage später, am 4. August 1914, stimmen die Sozialdemokraten mit den anderen Parteien im Deutschen Reichstag für die Bewilligung der Kriegskredite. Frauen des werktätigen Volkes, in diesen schweren Tagen haben sich Sozialistinnen aus Deutschland, England, Frankreich und Russland zusammengefunden. Eure Nöte, eure Leiden haben ihre Herzen bewegt. Um eurer und eurer lieben Zukunft willen rufen sie euch zum Friedenswerk auf. Wie über die Schlachtfelder hinweg sich ihr Wille zusammenfand, so müsst auch ihr euch aus allen Ländern zusammenschließen, um den einen Ruf zu erheben. Friede! Friede! In ihrer Funktion als internationale Frauensekretärin und ohne Absprache mit der SPD-Führung hat Clara Zetkin eine Konferenz der sozialistischen Frauen nach Bern einberufen. Im März 1915 verabschieden die Vertreterinnen der kriegsführenden Nationen das sogenannte Berner Manifest. Der SPD-Parteivorstand verurteilt Zetkins Verhalten als disziplinwidrig und warnt in einem Rundschreiben vor der Verbreitung des Manifestes. Auch Lenin kritisiert Clara Zetkin. Er fordert die Umwandlung des Krieges in einen revolutionären Bürgerkrieg und nennt die reine Friedenslosung Betrug am Volk. Königliches preußisches Frauengefängnis, Barnimstraße 10, 31. Juli 1915. Liebste Clara, soeben las ich in der Zeitung von deiner Verhaftung. Es ist ein harter Schlag für mich, zumal in meiner völligen Ohnmacht hier. Schreibe mir sogleich eine Zeile der Beruhigung. Ich will wissen, wie du dich fühlst, ob du einigermaßen erträgliche Bedingungen hast, ob du einen Rechtsanwalt dort hast, der sich deiner Sache annimmt und dergleichen. Heute bin ich zum ersten Mal ungeduldig geworden. Liebste, sei du jetzt guter Laune, denn mir fehlt sie heute. 1000 Grüße von Zelle zu Zelle, deine Rosa. Nach Hausdurchsuchungen in Sillenbuch ist Clara Zetkin wegen der Verbreitung des Manifestes verhaftet worden. Die Anklage lautet auf versuchten Landesverrat. Nach 2,5 Monaten wird sie aus der Untersuchungshaft gegen Kaution entlassen. Die glücklichen Seelenbucher Jahre sind zu Ende. Beide Söhne werden einberufen. Im Mai 1917 Wenige Monate vor ihrem 60. Geburtstag erhält Clara Zetkin vom SPD-Vorsitzenden Friedrich Ebert ein Schreiben mit der fristlosen Kündigung als Redakteurin der Gleichheit. Nach 26 Jahren muss sie ihren Arbeitsplatz räumen. Sofort. Auch in der Ehe mit Friedrich Zundel, der sich freiwillig für den Sanitätsdienst gemeldet hat, kriselt es. Er hat eine Beziehung mit der industriellen Tochter Paula Bosch, die er nach der Scheidung 1928 auch heiraten wird. Die Auseinandersetzungen ziehen sich jahrelang hin. Sie wissen, ich fühle und leide mit jeglicher Kreatur, schreibt Rosa Luxemburg 1917 an einen Freund über das Drama in Seelenbuch. Mein Mitleid wie meine Freundschaft haben eine ganz bestimmte Grenze. Sie endet haarscharf dort, wo die Gemeinheit beginnt. Meine Freunde müssen nämlich ihre Rechnung in sauberer Ordnung haben. Und zwar nicht nur im öffentlichen, sondern auch im privaten und privatesten Leben. Aber öffentlich große Worte für Freiheit des Individuums donnern und im Privatleben eine Menschenseele aus wahnsinniger Leidenschaft versklaven, ich begreife das nicht und verzeihe es nicht. Sie hatte einen ganz anderen Beziehungshaushalt in ihren Liebesgeschichten und Beziehungen, einen sehr viel freieren und toleranteren Umgang mit ihren jeweiligen Freunden oder Liebhabern, sagt Tanja Puschnerath über Rosa Luxemburg. Und das hat Zetkin ja nie gehabt. Zetkin war der Klammertyp eher. Und das war ein großer Unterschied zwischen den beiden Frauen, abgesehen vom Altersunterschied natürlich auch, vom politischen Gewicht. Dennoch war es eine Freundschaft. Es war eine große Freundschaft. Und als Rosa Luxemburg umgebracht wurde im Januar 1919, war das zweite Mal, wo man sagen kann, dass Clara Zetkin eine persönliche Lebenskrise, eine echte persönliche Lebenskrise hatte, weil Luxemburg auch ihre Orientierungsfigur gewesen ist. Liebes Fräulein Mathilde, teure Freundin, gestern früh kam die entsetzliche Kunde. Am Nachmittag vorher brachten die Zeitungen die Nachricht von Karls und Rosas Verhaftung. Mir ahnte Schlimmes. Da kamen gestern die Morgenblätter. Ach, meine teure Mathilde, Sie müssen verstehen, wie es seither in mir aussieht. Sie wissen, was mit Ihnen gemacht worden ist. Und so komme ich mit meiner Verzweiflung zu Ihnen. Lebe ich überhaupt noch? Und kann ich nach diesem Furchtbarsten noch leben? Ich möchte weinen, einen Schrei ausstoßen, der die ganze Welt erschüttern, umstürzen müsste. Nur nicht denken, an das eine entsetzliche Denken. Sie sind tot, gemeuchelt. Gemeuchelt unter den grausigsten Umständen. Mal hier mal gucken, was wir da noch haben. Wenn man diese Bilder betrachtet, hier der Delegiertenausweis für den Dritten Weltkongress 1921, dass sie in diesen Kriegsjahren, also Erster Weltkrieg, wird sie sehr schwer krank und sie altert in dieser Zeit auch ganz erkennbar. 1917 wird sie ja 60 Jahre alt und in dieser Zeit schreibt sie dann, ich werde bald 60 und sehe aus wie meine Großmutter mit 80. Und das ist eine ziemlich richtige Beschreibung. »1919, wenige Monate nach den Morden an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, tritt Clara Zetkin in die Kommunistische Partei Deutschlands ein. In den krisenhaften Anfängen der Weimarer Republik wird sie in den Reichstag gewählt und hält im Sommer 1920 als erste kommunistische Abgeordnete eine Rede, in der sie sich zur unabdingbaren Solidarität mit Sowjetrussland bekennt.« Neben ihrem Reichstagsmandat übernimmt Clara Zetkin in den 20er Jahren unzählige nationale und internationale Ämter. Sie ist Vertreterin der KPD im Westeuropäischen Sekretariat der Kommunistischen Internationale, sie ist internationale kommunistische Frauensekretärin, sie ist Mitglied des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale, des EKKI und seines Präsidiums, um nur einige ihrer Funktionen zu nennen. Die andere Seite ist in der Tat, dass sie in der KPD von Anfang an zu kämpfen hat, denn sie gilt eben als alte Sozialdemokratin. Sie hat von Anfang an Auseinandersetzungen mit Ultralinken Also mit einer Fraktion, die in unterschiedlicher Gestalt und personeller Zusammensetzung durch die 20er Jahre immer wieder auftritt. Einer Fraktion, die eben der Überzeugung ist, wenn die Revolution nicht von selbst kommt, muss man sie machen. So eine putschistische Variante, könnte man sagen, gilt als rechte Kommunistin, weil sie eben der Meinung ist, eine kommunistische Partei muss eine Massenpartei sein und nicht nur eine Avantgarde-Partei. Eine kommunistische Partei muss Einheitsfrontpolitik machen, muss in Parlamenten konstruktive Parlamentsarbeit machen. Also all das stigmatisiert sie im Laufe dieser wirren Parteigeschichte der 20er Jahre als eine Rechte. Und man macht ihr dann eben zunehmend auch den Vorwurf des Sozialdemokratismus. Das ist eine Abweichlerkrankheit in der Sprachenwelt, ja, der Kommunisten. Sie hat heftigste Auseinandersetzungen mit einer neuen, jungen Kommunistengeneration, die kein Verständnis hat für diese, wie heißt es, diese behäbigen alten Kader. Also da spielt sich auch so ein Generationenkonflikt ab. Seit Anfang der 20er Jahre lebt die hauptberufliche Funktionärin immer wieder für längere Zeit in Moskau. Ihr ältester Sohn Maxim arbeitet dort als Arzt in einem Krankenhaus. Ihre Schwiegertochter, die Journalistin Emilia Milavidova, unterstützt sie zeitweise als Sekretärin. Klara Zetkin ist eine der führenden Genossinnen der von Lenin gegründeten Kommunistischen Internationale. Doch von der KPD ist sie politisch weitestgehend kaltgestellt. Nach heftigen Fraktionskämpfen übernimmt Mitte der 20er Jahre der Hafen- und Transportarbeiter Ernst Thälmann die Leitung der Partei. Eine Verständigung zwischen der Altkommunistin und der Parteiführung, meint die Historikerin Manuela Dornburg, war kaum noch möglich. Klara Zetkin ist eine Frau, die kommt aus dem, heute würde man sagen, richtig bildungsbürgerlichen Haushalt. Die Massen bilden wollen, die Massen auf einen anderen Bildungsstand kriegen wollen, dass das ein ganz wichtiger Punkt bei Klara Zetkin war. Und dann kam ein Teddy Thälmann und übernahm die Leitung. Und der hatte nicht die Bildung, der hatte nicht das Know-how, sondern das war ein anderes Niveau. Und das war nicht mal das Niveau von Klara Zetkin. Und das waren Reibungen. Da hat man auch nicht die gleiche Sprache gesprochen. Lieber Wilhelm, ich bitte dich inständig, mit aller Energie dafür einzutreten, dass aus meinem 70. Geburtstag so wenig als nur möglich gemacht, insbesondere auf offiziellen Klimbim verzichtet wird. Schreibt Klara Zetkin im Juni 1927 aus Moskau an den Parteifunktionär Wilhelm Pieck nach Deutschland. Ich bestreite nicht, dass ein kleiner Kreis persönlicher und politischer Freunde mit ehrlicher Gesinnung auf meine Lebensarbeit zurückblickt. Allein ich sehe daneben jene im eigenen Lager, die mich in den letzten Jahren beschimpft, verleumdet, verdächtigt haben und, was schlimmer ist, mich in die Ecke pufften. Wenn den Sozialdemokraten und Bürgerlichen mein 70. Geburtstag Anlass geben wird, mich zu schmähen, so spucke ich darauf, wie es russisch heißt. Jedoch ich ekle mich bis zum Erbrechen vor der konventionellen Heuchelei derer, mit denen ich in Kampfesgemeinschaft verbunden bin. Briefe, Telegramme und Geschenke aus aller Welt treffen am 5. Juli 1927 bei der prominenten Kommunistin ein. Sie kann sich den Feierlichkeiten nicht entziehen. Auf einer Kundgebung in Moskau spricht Lenins Witwe Nadeschda Krupskaja über das Leben und Wirken der Jubilarin. In Berlin findet eine Klara Zetkin-Feier im Sportpalast statt. Ja, das ist ja die Phase, in der es zum Großreinemachen in der Komintern kommt. Es kommt zu Ausschlusswellen gegen rechte Kommunisten. Es kommt zur Gründung der KPO, der Oppositionsbewegung, die sich als eine Oppositionsbewegung zu der zunehmenden Russifizierung, heißt Stalinisierung, der Komintern und auch der russischen Partei. Das also ganz grob zum Hintergrund gesagt. Stalins Machtübernahme hat sich schleichend, zunächst fast unbemerkt vollzogen. Spätestens aber im Dezember 1928 ist der Sieg der Stalinisten in der Kommunistischen Internationale unübersehbar. Es kommt zu dieser Ecki-Sitzung Ende 1928, in der eben zwei Ausschlussfälle, die eigentlich historisch gar nicht so bedeutend sind, verhandelt werden sollen und alte Kader, die daran teilnehmen, unter anderem eben auch Zetkin, aber eben auch ein Schweizer Genosse und ein Italiener, sollen diese entsprechenden Dokumente unterzeichnen und sie weigern sich. Was das Hochinteressante ist an dieser Sitzung, an dieser gespenstischen Sitzung, wie ich meine, ist, da nimmt zum ersten Mal Stalin dran teil an einer solchen Sitzung, interessiert sich ja ansonsten für die Kommentaren überhaupt nicht. In dieser Sitzung ist das Entscheidende, dass hier deutlich wird, dass die alten KPD-Kader, die eine sozialdemokratische, sozialistische Vergangenheit haben, endgültig entmachtet werden sollen. In dieser Situation 1928 wird eben deutlich, dass die alten Kader der Aggressivität, der taktischen Kälte und der Machtbesessenheit der Leute, die ihnen da gegenüber sitzen, Stalin und seiner Gefolgsleute, überhaupt nicht gewachsen sind. Und die alten Kader können mit dieser Form der Beschimpfung auch, zu der es da kommt, überhaupt nicht umgehen. Deswegen ist diese Sitzung für mich und insbesondere was Clara Zetkin ihre Biografie anbetrifft, so eine Art Endpunkt. Von da an, also die letzten 5 Jahre, ist sie dann auch wirklich in einem inneren Exil. Wir befinden uns hier im Arbeits- und Wohnzimmerbereich von Clara Zetkin. Es sind Originalmöbel aus ihrem Bestand, aus ihrem Besitz. Regina Oergel, Bibliothekarin in Birkenwerder, führt durch die ehemalige Zetkin-Villa nördlich von Berlin. Hierher hatte sie sich Ende 1929 zurückgezogen, betreut von dem jüngsten Sohn Konstantin und seiner Lebensgefährtin. Der obere erste Stock wurde als Schlafbereich genutzt. Von der Zetkin-Gedenkstätte sind nur 2 Räume im ersten Stock übrig geblieben. Auf Schautafeln werden die Stationen ihres Lebens nachgezeichnet. Wiederau, Leipzig, Paris, Stuttgart, Moskau, Birkenwerder und wieder Moskau. Und an der gegenüberliegenden Wand finde ich sehr schön, dass dort sind Porträtaufnahmen von Clara Zetkin, von einer jungen Frau bis zur Greisin. Und dann gibt es eine ganz tolle Aufnahme immer noch, da ist sie so im gestandenen Mittelalter, finde ich, mit diesem schönen Hut da oben in der oberen Reihe. Und da sage ich immer, die erinnert mich da an diese englische Schauspielerin Margaret Rutherford, die Miss Marple, die berühmte Miss Marple gespielt hat. Sie hat sehr strenge Züge, sie guckt sehr streng, wirkt auch manchmal ein bisschen herb. Und ich finde, erst als alte Dame hat sie weiche Züge bekommen. Woran das lag, ich nehme an, zum Teil auch an dieser damaligen Fotografierweise. Und vielleicht war sie auch als junges Mädchen nicht so zum Lächeln aufgelegt. Kann auch sein, weiß man nicht. Zu den Sitzungen im Reichstag lässt sie sich gelegentlich nach Berlin fahren. Ansonsten ist die Ikone der kommunistischen Bewegung und Verfechterin der Einheitsfrontpolitik weitestgehend isoliert. Meine innigst geliebten Kinder, Maxim und Mila. Wie sehnsüchtig habe ich auf euren Brief gewartet, schreibt sie im April 1930 an Sohn und Schwiegertochter nach Moskau. Teure Kinder, ich bin mir darüber im Klaren, dass mein jetziges Leben ein Dahinsterben ist. Langsam, stückweise, wie es im schroffsten Widerspruch zu meinem Wesen steht. Wie gern würde ich ein rasches Ende mit einem Schlag machen. Es wäre Erlösung in jeder Hinsicht. Aber habe ich das Recht dazu, solange noch ein Fünkchen Kraft da ist? Ich habe von Gerüchten über mich gehört, die ebenso blödsinnig als gemein sind. Es wird mich nicht wundern, wenn eines Tages erzählt wird, ich habe flüchten müssen, weil ich im Kreml silberne Löffel oder sonstige Kostbarkeiten gestohlen habe. Die Presse der KPD wird nichts von mir veröffentlichen. Nicht bloß der mangelhaften Linie wegen. Auch weil mein Name nicht genannt werden darf. Unsere Presse hat meine Erinnerungen an Lenin völlig totgeschwiegen. Seit Anfang 1932 lebt Clara Zetkin wieder in einem Sanatorium nahe Moskau. Um als Alterspräsidentin den Reichstag zu eröffnen, ist sie noch einmal nach Deutschland zurückgekehrt, begleitet von ihrem Sohn Maxim. Ich eröffne den Reichstag in Erfüllung meiner Pflicht als Alterspräsidentin und in der Hoffnung, trotz meiner jetzigen Invalidität das Glück zu erleben, als Alterspräsidentin den ersten Redekongress Sowjetdeutschlands zu eröffnen. Da hat sie offensichtlich nicht sehr lange überlegt. Das war für sie klar, wenn ich da gerufen werde, und da war sie sehr Parteisoldatin, wenn ich gerufen werde, dann gehe ich. Und es war ja nicht unproblematisch, weil klar war, sobald sie offiziell einreist, wird es eine große Gefahr darstellen. Die Situation in Deutschland war einfach schon so weit, auch gerade auf den Straßen ja eskaliert, dass man auf deutsche Polizei nicht mehr unbedingt vertrauen konnte. Die Frau Alterspräsidentin hat mich beauftragt, Ihnen das Resultat der Abstimmung mitzuteilen. Abgegeben sind 587 Stimmen. Davon sind gültig 583 Stimmen. Hiervon erhielten der Abgeordnete Göring 367 Stimmen. Am 30. August 1932 wählt der Reichstag den Nationalsozialisten Hermann Göring zum Reichstagspräsidenten. Nicht nur mit den Stimmen der NSDAP, sondern auch mit den Stimmen der Deutschnationalen, der Bayerischen Volkspartei und des Zentrums. Meine Damen und Herren, die absolute Mehrheit beträgt 294 Stimmen. Der Herr Abgeordnete Göring ist somit als Präsident des Reichstags gewählt. Ich frage ihn, ob er die Wahl annimmt. Damit ist meine Pflicht als Alterspräsidentin erfüllt und der gewählte Präsident des Reichstags wird seines Amtes weichen. Das wird unsere und der Arbeiterklasse Sorge sein. Wenige Tage nach der Rede kehren Clara und Maxim Zetkin in die UdSSR zurück. Vom Sanatorium in Archangelskoje aus verfolgt sie die Ereignisse in Deutschland. Die Machtübergabe an Adolf Hitler durch den Reichspräsidenten Hindenburg, die Verfolgung der Kommunisten und Sozialdemokraten durch das nationalsozialistische Regime. Am 20. Juni 1933, wenige Wochen vor ihrem 76. Geburtstag, stirbt Clara Zetkin. In der Pravda sind dann Bilder erschienen von ihrer Leiche, wie sie da aufgebahrt ist. Also sie ist im Stil kommunistischer Führer beerdigt worden, mit einem Aufmarsch von Hunderttausenden auf dem Roten Platz. Also eine großartige Inszenierung, die in keinem Verhältnis zu ihrer faktischen Machtlosigkeit und Isolation innerhalb der kommunistischen Partei und der Komintern stammt. Der Mund schickt mit hölzernem Flug. Die große Revolutionärin Clara Zetkin ist gestorben. Bis zum letzten Augenblick ihres Lebens hielt sie die Fahne des Kommunismus hoch, heißt es im Nachruf des Präsidiums des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale. Ihre Urne wird an der Kremlmauer beigesetzt. Stalin persönlich ist einer der Urnenträger. Seien mir Flügel gewachsen. Das Leben der Clara Zetkin. Feature von Kirstin Heckmann-Jans. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Nina Petri, Jutta Hoffmann, Conny Wolter, Matthias Humitsch. Schnitt Holger Glimchen. Ton Holger König. Regieassistenz Corinna Waldbauer. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2007. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst.